die Schuld. Jemand steht am Morgen auf und ihm ist schwer ums Herz, da er doch weiß, heute kommen seine Gläubiger und er muss sich ihnen stellen. Er sieht, ihm bleibt noch etwas Zeit und so geht er zum Regal, holt sich den ersten Ordner und schaut in die Papiere. Dort findet er die Rechnungen, die er noch bezahlen muss. Er betrachtet sie genau und sieht, darunter sind auch solche, deren Forderungen überzogen sind. Einige davon für Leistungen, die nur versprochen, aber nie erbracht. Und andere für Waren, die bestellt, doch nie geliefert worden waren. Er bedenkt, was hier gemäß und rechtens ist und beschließt, gegen falsche Forderungen auf der Hut zu sein. Dann schließt er diesen Ordner und holt den zweiten. Dort findet er Verzeichnisse von Leistungen, deren wegen er in besonders schwerer Schuld zu stehen glaubte. Doch am Ende dieser langen Listen stehen Bemerkungen wie gratis, schon bezahlt oder gerne gegeben. Bilder steigen in ihm auf von Menschen, die ihm lieb und teuer waren, und sein Herz wird weit und warm. Dann schließt er auch den zweiten Ordner und holt den dritten. Hier findet er nur Angebote, die er sich kommen ließ, um, was schon lange fällig war, endlich zu erwerben. Doch am Schluss der Angebote steht nur auf Vorauskasse. Er weiß, hier bräuchte er noch Zeit, um nachzuprüfen, wie verlässlich diese Angebote waren. So schließt er auch den dritten Ordner und stellt ihn ins Regal. Dann kommen seine Gläubiger, und als sie Platz genommen haben, erfüllen sie den Raum mit ihrer Gegenwart. Doch keiner spricht ein Wort. Als er sie alle vor sich sieht, wird ihm seltsam leicht, als wenn auf einmal überschaubar war, was so verwirrend schien, und er fühlt die Kraft, dass er sich ihnen stellen kann und will. Wie er so wartet, fügt sich das Bild vor ihm zu einer Ordnung. Er ist sich sicher, welcher Gläubiger als erster an die Reihe kommt und wer als nächster folgt. Er teilt sein Bild den Gläubigern mit, dankt ihnen, dass sie kamen, und sichert ihnen zu, dass er sich zur rechten Zeit auch ihnen stellen werde. Sie stimmen zu und gehen, und nur der eine Gläubiger bleibt zurück, dem er sich jetzt schon stellen will. Die beiden setzen sich einander aus. Sie wissen, es geht nicht mehr ums Feilschen, nur noch um den Vollzug. Und da sie beide ernsthaft sind, werden sie sich einig. Doch als ein Gläubiger geht, dreht er sich nochmal um und sagt, ein bisschen gebe ich dir noch Aufschub.